Auch unsere zum Beispiel Aussicht. Ich als Mexikaner habe ich diese, ja, immer diese Schönheit zu sein. O sea, das habe ich immer Kleider getragen, mit hohen Schuhen, Absackschuhe. Und hier in Deutschland habe ich einfach so gesehen, okay, hier ist gefährlich, diese Schuhe zu benutzen, weil du rutschst auf der Straße, wenn es Winter. Und die Frauen sind nicht so hohe Schuhe an, oder Absackschuhe an oder viel Kleider und so. Und dann, ich habe ein bisschen geändert, aber dann später kommt diese mutige Frau, und ich bin mutig, habe ich gedacht, warum soll ich wechseln? Nein, ich liebe so Kleider anziehen, kurze Rock, warum nicht? Ich liebe Schuhe mit Absatz benutzen, ich liebe Make-up zum Beispiel. Dann habe ich gedacht, ich wechsle das nicht. Ich bin so. Und ja, wenn mein Mann sagt nichts, die Leute müssen mich respektieren. Wenn mir eine Party einladen, ich gehe mit Party-Outfit. Und wenn die anderen gehen in Jeans und T-Shirt, ich respektiere auch, fertig. Jeder hat ihren Geschmack. Und dort habe ich hier aufgepasst. Nicht alles wechseln. Warum soll ich alles wechseln, habe ich gedacht. Nein, ich bin selbst ich und ich wechsle ein paar Sachen nicht, nur die Sprache lernen und fertig. Schön. Das war so. Schön. Und jetzt unterrichtest du Spanisch für Deutsche. Okay. Das ist ja vielleicht auch eine schöne Erfahrung. Jetzt müssen die mal das schwierige Spanisch lernen. Ja, dann kann ich auch das lachen. Aber alles habe ich geschafft. Das in der Fachhochschule sind nur gute Erfahrungen. Sehr gut. Natürlich, meine erste Gruppe war sehr nervös, ein erster Tag. Ich konnte fast kein Deutsch. Ich habe fast alles Spanisch auf Spanisch unterrichtet. Und ich denke, das lieben die Deutschen. Du kommst in einen Sprachkurs und viele sprechen Deutsch. Und ein bisschen die Sprache, das müssen lernen. Italienisch, ganz bisschen oder ja, Niederländisch. Ich nicht. In die erste Tat, hola, buenos días, soy Melina, ¿cómo están? Und todos, okay. Und mit den Tagen, sie sind angewohnt. Ah, ja, buenos días, es guten Morgen, hola, es hallo und so, wie geht es dir? 8 Jahre arbeite ich schon bei der Fachhochschule. Und bis jetzt, ich habe immer noch Teilnehmer, die sind angefangen mit mir. Ich kenne 3 Teilnehmer von meinem Donnerstagkurs abends seit 8 Jahren. Und natürlich, wir sind eine kleine spanische Familie. Sie sprechen jetzt wunderschön Spanisch. Wir reden nur Spanisch. Und das macht mich natürlich sehr stolz und glücklich. Okay, ich bin eine gute Lehrerin, aber vielleicht, wir leben schon so viele Jahre zusammen. Ich fand es super. Schön, toll. Gab es Schwierigkeiten für dich, auch jetzt als ausländische, nicht deutsch sprechende Frau, einen Beruf zu finden, eine Stelle zu finden? War das schwierig oder? Ja, an Anfang ja. Ich sollte zuerst Deutsch lernen. Kann man sagen, 3 Jahre habe ich nichts gemacht. Weil, Und das ist lang, ne? ja, ich war 3 Jahre beschäftigt mit Sprache zu lernen. Ich habe einfach so gedacht, ohne Sprache kannst du nicht arbeiten. Dann verstehst du kein Wort und dann sie denken, du bist dumm oder keine Ahnung. Ja, und dann wurde deine Ausbildung nicht anerkannt, ne? Richtig, auch nicht. Aber ja, natürlich, mein Chef bei der Fachhochschule hat gesagt, ich sehe, dass sie haben eine Karriere studiert. Das natürlich, sie sprechen perfekt Spanisch, Grammatik, auch Worte, das machen die reichen spanische Sprache. Weil Spanisch ist eine wunderschöne, reiche Sprache, auch von Worten, von Grammatik, von Orthographie. Er hat gedacht, okay, hier haben Sie schon ein schönes Beruf oder einen super schweren Beruf gelernt. Dann probieren Sie sich. Wenn gefällt, bleiben Sie bei uns. Und ja, 8 Jahre schon. Ja, 3 Jahre habe ich nur auf meine Kinder aufgepasst und Deutsch zu lernen.